Schiss auf deine Dose, zu scheißen drauf. Was er kann, bringt was zu schon. Das Sklaverei bringt den Lohn. Was er kann, bringt was zu schon. Das Sklaverei bringt den Lohn. Sie behandeln mich wie den letzten Dreck. Drum gibt sie auch den Mann im Speck. Auf einmal kotzt dich alles an. Nicht mehr lang und dein Leben ist Satan. Du denkst, verdammt, ich will nicht mehr für sie ein Arsch und du bist der. Du weißt genau, was du willst. Ein Mensch, auf dem man nicht bist. Du weißt genau, was du willst. Ein Mensch, auf dem man nicht bist. Sie behandeln dich wie den letzten Dreck. Drum gibt sie auch die Mann im Speck. Auf einmal kotzt dich alles an. Nicht mehr lang und dein Leben ist Satan. Sie wagen es zu befehlen, was du so tun musst im Leben. Du machst das Spiel nicht mehr mit, du gibst den ersten Tritt. Du machst das Spiel nicht mehr mit, du gibst den ersten Tritt. Sie behandeln mich wie den letzten Dreck. Drum gibt sie auch den Mann ins Bett. Auf einmal kotzt dich alles an. Nicht mehr lang und dein Leben ist Satan. Du machst den Anfang für dich selbst und du bist nicht allein, das sieht. Viele Fäuste sind geballt und warten nur, dass es knallt. Viele Fäuste sind geballt und warten nur, dass es knallt. Sie behandeln mich wie den letzten Dreck. Wo gibt sie auf?